Mein Vater kennt den Ottfried Preußler, weil er ihn immer gesehen hatte, als er in Stephansgärten einfach rumgegangen ist. Ich fand's gut, dass er Schulleiter hier war und find's cool, dass ich hier in der Schule bin. Ich lese gerne den kleinen Wassermann, die kleine Hexe und den Räuber Hotzenplotz. Das sind meine Lieblingsgeschichten. Tief unten auf dem Grunde des Mühlenweihers stand das Haus des Wassermanns. Es war aus Schilfhalm gebaut und statt mit Mörtel weiß mit Schlamm verputzt. Aber sonst war es genauso wie alle anderen Häuser, nur viel kleiner. Und natürlich waren alle Stuben, der Flur und die Küche und auch die Speisekammer voll Wasser. Wie konnte das anders sein, wenn das Haus auf dem Grunde des Mühlenweihers stand? Als nun der Wassermann eines Tages nach Hause kam und in seinen gelben Wassermannsstiefeln durch den Hausflur streifte, da erschien plötzlich die Wassermannfrau in der Küchentür und legte den Finger an die Lippe. Heute musst du ganz leise sein. Wir haben nämlich einen kleinen Jungen bekommen. Ich war Anfang 30 damals, war aus dem Krieg zurückgekommen, hatte geheiratet. Zwei unserer drei Töchter waren schon auf der Welt. Und die beiden sind eigentlich schuld daran, dass die Geschichte vom kleinen Wassermann geschrieben worden ist. Ich war damals Lehrer, bin jeden Morgen aus dem Haus gegangen, in die Schule. Und eines Tages, da habe ich unseren kleinen Töchtern damals ein paar Geschichten vom Wassermann erzählt, der ja in meiner Heimat in Nordböhmen eine große Rolle gespielt hat. Geschichten, wie ich sie aus meiner eigenen Kinderzeit kannte. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen jetzt unsere Sendung für eine wichtige Durchsage. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Fahndung. Hotzenplotz ist ein gefährlicher Räuber. Für sachdienliche Hinweise, die jede Polizeidienststelle entgegennimmt, ist eine Belohnung ausgesetzt. Vorsicht, der Räuber ist bewaffnet. Keine Faxen, das mag ich nämlich nicht. Hotzenplotz, das Spiel ist aus! Du kannst bei mir Lehrjunge werden. Ich brauche einen. Schlag ein, Krabbert. Oder hast du Angst? Krabbert! Hotzenplotz, Krabbert und der Zauber der Versöhnung. Erinnerungen an Ottfried Preußler. Ein Feature von Eberhard Reuß. Ich glaube an die Existenz von magischen Kräften. Weiße Magie sind, jeder, der einen Menschen lieb hat, entwickelt magische Kräfte. Aus Liebe. Und die schwarze Magie ist der Hass. Ich glaube auch, es gehört, um diese Dinge zu erkennen, Zeit dazu. Die Zeit, die wir heute zum großen Teil nicht mehr haben. Auf alle Fälle bleiben von meinem Vater seine Geschichten und seine Bücher. Die Spielwiesen für Fantasie, die er einfach den Kindern geboten hat und bietet mit seinen Geschichten, die bleiben. Ottfried Preußler ist am 20. Oktober 1923 geboren. Er wohnte in der Rübelshalwegstraße. Meine Eltern und Großeltern haben den Ottfried Preußler auch gekannt, weil wir irgendwie nur zwei oder drei Straßen von ihm entfernt gewohnt haben. Mein Vater kennt den Ottfried Preußler, weil er ihn immer gesehen hatte, als er in Stephansgärten einfach rumgegangen ist. Er hat immer sein Diktiergerät auf Spaziergängen dabei, damit er, wenn ihm was einfiel, es gleich in seinem Diktiergerät aufnehmen konnte. Im Kindergarten habe ich zum ersten Mal Räuber Hotzenplotz gehört. Mein Name ist Florian Burggraf, ich bin hier Rektor an der Ottfried-Preußler-Schule Stephanskirchen und bin stolz drauf, dass wir als Schule diesen Namen bekommen haben. Der Herr Preußler war ja hier Schulleiter und das ist ein unglaubliches Geschenk, dass wir so jemanden dann als Namenspatron bekommen mit über 50 Millionen verkauften Büchern weltweit in zig Sprachen übersetzt. Da können wir sehr stolz sein und wir versuchen, diesen Namen zu ehren und hochzuhalten und tun unser Bestes dafür. Unsere Theatergruppe wird zum Anlass dieses 100. Geburtstages den Hotzenplotz heuer aufführen. So, die Großmutter setzt sich gemütlich hin mit ihrer Kaffeemühle und freut sich und denkt an nichts Böses. Und der Räuber hat sie schon im Visier. Los geht's. Ach Gottchen, bin ich aber jetzt erschrocken. Was fällt Ihnen denn ein, mich so anzuschreien? Wie kommen Sie da herein und was wollen Sie überhaupt von mir? Was ich von Ihnen will? Die Kaffeemühle will ich. Her damit. Also hören Sie mal, meine Kaffeemühle wollen Sie. Wer sind Sie denn eigentlich? Sie lesen wohl keine Zeitung, Großmutter. Denken Sie mal scharf nach. Sie sind etwa der Räuber Hotzenplotz. Der bin ich. Bei den Proben führt Lehrerin Michaela Hoff Regie. Also ich bin eine Leseratte und versuche da eben auch meine Schüler zum Lesen zu bringen oder eben zum Spielen zu bringen. Und ich denke schon, dass wir die Verpflichtung haben, diese Geschichten bei unseren Schülern präsent zu halten und immer wieder neu erleben zu lassen. Es sind natürlich die Rollen, merkt man schon von den Personen, stammen aus einer anderen Zeit. Da hat sich bei den Kindern und Jugendbüchern viel getan. Aber dadurch, dass sie in so einer eher fantastischen Märchenwelt spielen, haben sie die Zeitlosigkeit und dadurch können unsere Schüler damit auch noch sehr viel anfangen. Umdrehen, Großmutter, mit dem Gesicht zur Wand. Wagen Sie es nicht, sich zu rühren, sonst knallt es. Das ist besser gegangen, als ich gedacht hätte. Auf Wiedersehen, Großmutter. Nun ist sie in Ohnmacht gefallen. Na auch gut, ich habe jedenfalls die Kaffeemühle. Und das ist die Hauptsache. Den Räuber Hotzenplotz spielt Schülerin Leonita Matoschi. Ich liebe es so, diese, mit Anführungszeichen, diese bösen Charaktere so zu spielen, weil jeder hat eine Hintergrundgeschichte, die man verstehen muss. Und das hat über Generationen hinweg immer wieder aufs Neue funktioniert. Auch wenn Ottfried Preußler seinen Hang zur heilen Welt, zu Mythen und Märchen, zu Hexen und Hutzelmännern oft vorgeworfen wurde. Die Kinder werden verpreußlert, die heile Welt haben sie ihm wirklich böse um die Ohren gehauen. Und ich glaube, es hat ihn auch verunsichert. Mein Vater hat sich aus der Zeit dann heraus positioniert. Und zwar, dass er einfach für sich klar gemacht hat, er fordert ein Recht auf Kindheit. Er möchte Kinder in ihrem Optimismus unterstützen. Er möchte Kinder mit Fantasie ausstatten und sie darin auch einüben lassen und ihnen den Raum geben, dass sie dann später, wenn sie dann als Erwachsene mit Problemen zu tun haben, die auch lösen können. Und dass es verwerflich ist, dass man Kindern mit Problemen konfrontiert, die Erwachsenen selber noch nicht lösen können oder vielleicht auch gar nicht lösen werden. Susanne Preußler-Bitsch, jüngste Tochter und Nachlassverwalterin ihres Vaters Ottfried Preußler. Ja, da war er resistent. Das ist an ihm dann irgendwann mal, ist die Zeit an ihm vorbei. Und heute, also wenn man sich die Vorwürfe und Anwürfe anschaut, ist es dann nahezu krude, was ihm da vorgeworfen wurde. Aber es hat ihn schon ganz schön gebeutelt, glaube ich. Preußlers Geschichten scheinen irgendwie aus der Zeit gefallen zu sein und sind vielleicht gerade dadurch zeitlos geblieben. So wie der Räuber Hotzenplotz, den er 1962 veröffentlicht hat. 25 Jahre später erinnert sich Preußler in einem Südfunk-3-Gespräch mit Gerd Stahlschmidt. Wir haben als Kinder zu Hause in Reichenberg an verregneten Sommertagen vor allem sehr gerne Kasperltheater gespielt. Wir hatten auf dem Dachboden meines Elternhauses eine ständige Kasperlbühne, das heißt eine Wäscheleine mit einem Leintuch drüber. Und ich hatte immer schon mal gedacht, schreibst mal so eine richtige Kasperlgeschichte, wie sie normalerweise halt gespielt wird am Kasperltheater, mit genau den Figuren, die da vorkommen. Und hatte natürlich auch vor, den Räuber zu verwenden und mir überlegt, wie könnte der Räuber heißen. Hab dann lang hin und her überlegt und plötzlich war der Name Hotzenplotz da. Und der Name Hotzenplotz ist nämlich absolut kein Räuber, sondern ein Ortsname. Im mährischen Schlesien, also ein Stück weit weg von uns, das diesen ulkigen Namen Hotzenplotz hat. Und der fiel mir wieder ein und ich merkte, der passt also auf den Kopf wie ein Räuberhut. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Namenswahl eben einfach dem Burschen zum Leben verholfen hat und dass Kinder diese Geschichte vom Räuber Hotzenplotz gern haben würden, das habe ich damals einfach getestet. Nicht? Ich habe, als die ersten Kapitel fertig waren, das meinen Kindern vorgelesen, habe es den Schulkindern vorgelesen und da merkte ich schon, also ja, da musste man dann nur noch drauf schauen, dass man alles Überflüssige wegstreicht. Und wenn ich gefragt werde nach meinem erfolgreichsten Buch, am meisten gelesen, das heißt die höchsten Auflagen erzielt, hat Räuber Hotzenplotz. Ein großes Kasperltheater mit einer traumhaften Titelrolle. Auf der Kinoleinwand haben Schauspielstars wie Gerd Fröbe, Armin Rohde und 2022 Nikolaus Ofczarek den Hotzenplotz gegeben. Ich habe das natürlich auch gelesen als Kind, habe noch nie einen Kinderfilm gemacht und hatte auch wirklich großen Respekt davor. Das Buch war gut. Das ist meistens der Grund, warum man das macht. Nikolas Ovzarek im ZDF-Morgenmagazin mit Dunja Hayali. Der Räuber, Hotzenplatz. Genau der. Keine Faxen. Das mag ich nämlich nicht. Der Hotzenplatz bleibt. Dieses polternde Großmaul, der ja so augenzwinkernd mit seinen Messern rumfuchtelt und mit seiner Pfefferpistole und letztendlich keiner Fliege was zu Leide tun kann, wirklich. Wobei, es ist eine heftig derbe Geschichte, wenn Kinder entführt. Also es sind schon ganz heftige Geschichten, die da drinnen ablaufen, aber die sind einfach nach dem Geschmack der Kinder. Nikolas Ovzarek als Räuber Hotzenplotz. Gibt es Leute, die sagen, wie kann das sein? Der spielt am Burgtheater, ich meine, das ist das Nonplusultra, jetzt in einem nur einem Kinderfilm. Das macht mir nichts. Ich lasse mich nicht gern verorten bei dem, was ich tue. Es war nicht so leicht, wie es jetzt darüber kommt. Es war schon Arbeit. Also der Anspruch war auch bei mir sehr hoch. Kindern kannst du nichts vormachen. Und es gibt einfach Phasen, wo Kinder nur mit dem Räuber-Hotzenplatz-Hut in den Kindergarten gehen oder mit 7 Pappmessern, die sie in den Gürtel stecken. Oder denen versprochen wird, dass der Räuber-Hotzenplatz vor dem Aufwachraum nach der Operation auf sie wartet oder sie Hotzenplatz-Medizin kriegen. Also es hat einfach eine heilende Wirkung, dieses polternde Großmaul, und ja, liebenswert. Er muss strohdumm sein. Die Staatsoper Stuttgart bringt den Räuber-Hotzenplotz erstmals als Kinderoper auf die Bühne. Anlässlich des 100. Geburtstags von Ottfried Preußler am 20. Oktober 2023. Ja, alle Welt kennt mich genau, denn ich bin ungewöhnlich. In der Titelrolle Bassbariton Franz Haflatar. Ich böse mich. Der andere nennt mich Dieb. Ich greife diese Namen nicht, sie sind ja alle lieb. Ich bin genauso wie die meisten meiner Generation mit diesen Büchern aufgewachsen. Meine Oma hat mir die vorgelesen. Und mir war immer der Liebste der Hotzenplatz. Für mich sind die Gesetze nur. Ich bin ein Räuber, bin ein Schuft. Ich bin ein Räuber, bin ein Schuft. Ich bin ein Räuber, bin ein Schuft. Also manche mögen ja den Kasperl und manche den Seppel, aber ich mochte immer den Hotzenplotz. Ich mag das, weil der so wild war und so ein bisschen verrückt. Das ist natürlich eine schöne Rolle, kann man sich ausleben. Im Buch kommt ja eine Stelle vor, wo er der Großmutter erklärt, warum er Räuber geworden ist, weil sein Papa auch Räuber war. Und er hätte dann sonst noch einen Waldgasthof übernehmen können, aber dann hat er gesagt, ja, werd lieber Räuber. Und im Grunde ist er ein ganz lieber, ja, ja, klar, das ist auch schön. Alle bösen Figuren müssen auch was Liebes haben, sonst ist es uninteressant. Den Räuber mit den 7 Messern. Südfunk 3, Leute, heute mit einem der erfolgreichsten deutschen Kinderbuchautoren, Ottfried Preußler. Sie waren mal Lehrer dereinst, haben nebenbei schon ein bisschen geschrieben. Wie ist es denn mit dem Hotzenplotz gewesen? War das ein Versuch, Ihr Lehrerdasein ein bisschen aufzuhellen? Das war eigentlich der Versuch einer Autotherapie, einer Selbstheilung. Ich bin mit einem anderen Buch, mit dem Krabat, an dem ich ja ziemlich lange gearbeitet habe, in eine Phase reingekommen, wo ich merkte, ich war auf dem Holzweg. Wusste nicht warum, kam nur nicht weiter und war sehr betrübt und habe mir dann gedacht, jetzt schreibst du mal irgendetwas wirklich bloß zum Spaß, und zwar zu meinem persönlichen Spaß. Und ich bin überzeugt davon. Der Räuber Hotzenplotz ist das erstaunliche Resultat einer Schreibblockade. Weil Ottfried Preußler mit seinem ambitionierten Lebensbuch nicht weiterkommt. Dieses schwierige Romanprojekt trägt den Titel Krabat und beruht auf einer Sage aus der Welt der Sorben, einer westslawischen Minderheit in der Lausitz. Es war in der Zeit zwischen Neujahr und dem Dreikönigstag. Krabat, ein Junge von 14 Jahren damals, hatte sich mit 2 anderen wendischen Betteljungen zusammengetan. Und obgleich seine allerdurchlauchtigste Gnaden, der Kurfürst von Sachsen, das Betteln und Vagabundieren in höchst deroselben Landen bei Strafe verboten hatten, zogen sie in der Gegend von Hoyerswerda von Dorf zu Dorf. In der Schmiede von Petershain auf dem Heuboden. Dort geschah es, dass Krabat zum ersten Mal jenen seltsamen Traum hatte. Krabat ist kein Kinderbuch. Auch wenn die Geschichte von Krabat Ottfried Preußler von Kindheit an beschäftigt hat. Wie er 1997 im Süddeutschen Rundfunk erzählt. Ich stamme aus Reichenberg in Böhmen, an einer Stelle, wo sich schlesische, obersächsische Mundart und Überlieferung auch mit slawischen Überlieferungen treffen. Dort ist noch zu meiner Kinderzeit viel erzählt worden. Ich bin mit Sagen und Geschichten aufgewachsen. Und dort bei den Sorben gibt es eine lebendige und zum Teil auch nur noch lebendig erhaltene Volksüberlieferung, in der beispielsweise der Krabat eine dominierende Rolle spielt. Krabat ist ein Mann aus dem Volk, der zaubern konnte. 11 Raben saßen auf einer Stange und blickten ihn an. Er sah, dass ein Platz auf der Stange frei war, am linken Ende. Dann hörte er eine Stimme. Die Stimme klang heiser. Sie schien aus den Lüften zu kommen, von fern her, und rief ihn bei seinem Namen. »Krabat«, sagte die Stimme. »Komm nach Schwarzkolm in die Mühle. Es wird nicht zu deinem Schaden sein.« Hierauf erhoben die Raben sich von der Stange und krächzten, »Gehorche der Stimme des Meisters, gehorche ihr!« Krabat hat in der Gegend von Hoyerswerda gelebt. Er war ein Kroate, ein Krawat, ein Krabat. Da kam also der Name her für diesen Zauberlehrling. Die Geschichte selber von Krabat, die Kerngeschichte, ist eigentlich eine uralte Mythe, die im Indogermanischen an verschiedenen Orten vorkommt. Sie beinhaltet den Zauberlehrling und seinen Meister und den Zweikampf zwischen beiden. Wenn der Lehrling genug gelernt hat, wird er dem Meister gefährlich und dann gibt es einen Zweikampf auf Tod und Leben. Den gibt es bei Krabat auch. Die Geschichte von Krabat lässt sich als literarische Auseinandersetzung Ottfried Preußlers mit seinen eigenen Jugendjahren begreifen. Ein Zweikampf zwischen Gut und Böse. Als Auseinandersetzung mit seiner jugendlichen Begeisterung für den Nationalsozialismus. Mit seinen Erlebnissen als junger Offizier im Zweiten Weltkrieg. Und mit der Lektion, von 1944 bis 1949 5 Jahre in sowjetischer Kriegsgefangenschaft verbracht und überlebt zu haben. Natürlich war zum Krabat einiges bekannt. Natürlich hat Ottfried Preußler sich zum Krabat mehrfach geäußert und ja auch gesagt, das ist der Roman seiner Generation oder es sind Generationserfahrungen im Krabat gewissermaßen materialisiert worden, inszeniert worden. Carsten Gansel hat in russischen Archiven die Lagerakten von Ottfried Preußler entdeckt. Ein sensationeller Fund. Und für den Literaturwissenschaftler von der Universität Gießen Ausgangspunkt für die Biografie »Kind einer schwierigen Zeit« – Ottfried Preußlers frühe Jahre. Durch den Versuch, die Spuren sukzessive zu sichten, ist mir dann bewusst geworden, in welchem Maße also der Krabat gewissermaßen Ergebnis der Erfahrung von Kindheit, Jugend und dann natürlich Krieg und Gefangenschaft geworden ist. Die ersten Versuche, den Krabat zu schreiben, datieren ja Anfang der 50er Jahre. Also da beschäftigt er sich schon langsam mit Geschichten aus dem 30-jährigen Krieg. Und dann geht es so richtig los, Mitte der 50er und schließlich Ende der 50er Jahre taucht der Titel Krabat auch das erste Mal auf. Ich habe die Geschichte als Kind kennengelernt und zwar in einem Sagenbuch der Lausitz, das in meines Vaters Bücherei stand und das ich nach langem Suchen hier wiedergefunden habe. Und da ist dieser erste Teil drin, die Geschichte des Jungen, der auf die Zaubermühle kommt, zaubern lernt und dann in diesen Zweikampf mit seinem Meister verwickelt wird. Dieses Buch habe ich vielleicht zweimal gelesen und merkwürdigerweise ist mir der Name Krabat den ganzen Krieg und die ganze Gefangenschaft über erhalten geblieben. Ich habe immer wieder mal an ihn gedacht und auch die merkwürdige Tatsache, dass auf dieser Mühle jedes Jahr in der Neujahrsnacht einer von Krabats Gefährten umkommt. Ich habe dann, nachdem ich in Bayern gelandet war, in den 50er Jahren, dann versucht, diese Geschichte auf meine Weise zu schreiben. Es gibt einige Fassungen des Krabat. Das war gar nicht so einfach. Mit vielen Unterbrechungen war ich etwa 10 Jahre mit dem Krabat beschäftigt. Als Ottfried Preußler sich daran macht, sich nun wirklich ernsthaft diesem Stoff zu widmen, werden die Erfahrungen von Krieg und vor allen Dingen auch natürlich von Gefangenschaft aktiviert. Die Erfahrungen des Sterbens. Das führt dazu, dass er weder die Form findet für das Erzählen dieser Geschichte und er findet auch nicht die Handlung. Und Ottfried Preußler wird krank. Seine Frau schreibt an die Verlegerin, ja, es geht meinem Mann gar nicht gut. Er kann plötzlich nicht mehr sehen. Einige Jahre später sagt dann die Verlegerin Lotte Weitbrecht, glauben Sie immer noch, dass Sie der Krabat krank macht? Preußler hat zuerst ja helle, schöne Texte, der kleine Wassermann, die kleine Hexe. Das ist eine andere Seite der Medaille. Und nun ist er mit dem Krabat aber mitten in den Mythen, in den Sagen, ein Gleichnis, eine Parabel zu liefern. Wissen Sie, es ist ja so, wenn Sie eine Geschichte erzählen, wenn Sie ein Buch schreiben, hinterher wird man dann voller Staunen darüber belehrt, was man eigentlich geschrieben hat. Und ich muss sagen, auch ein Erlebnis, das ich in der Schweiz hatte, hat mir mit einem Blitzstrahl die Augen geöffnet. Da war so eine kantonale Bibliothekarentagung. Und der Krabat war ziemlich frisch da und man unterhielt sich darüber. Und da fragte ein alter Oberlehrer und Herr Preußler, ich frage Sie, der Meister, das ist doch der Hitler. Das ist natürlich grotesk, aber es ist was dran. Da sind sicher auch die Erfahrungen aus den 5 Jahren Lager mit eingeflossen. Wir waren wie die Mühlknappen ja eine geschlossene Gesellschaft. Im Krabat wird ja permanent vom Sterben gesprochen. Es wird von Verrat gesprochen. Es wird von Denunziationen gesprochen. Es wird davon gesprochen, wie mächtige andere, die ihnen untergeben sind, dominieren können, wie sie korrumpieren können, wie sie manipulieren können. Und gleichzeitig ist natürlich auch von Liebe die Rede. Das sind so Aspekte, die in diesen Text jetzt hineinkommen und die einfach so lange brauchen. Ich fürchte, auch die schwarze Magie ist noch nicht gebannt. Wenn Sie überlegen, wie viel Hass in der Welt ist und wie viel böse Wünsche hinüber und herübergehen zwischen Nachbarn, im Kleinen und im Großen. Die schwarze Magie ist nicht überwunden, aber die weiße Magie ist eine Möglichkeit, ihr entgegenzuwirken. Die weiße Magie, die die Kräfte der Liebe zur Grundlage hat und die versucht, den Menschen zu helfen und nicht ihnen zu schaden. Der Mensch zwischen Gut und Böse, zwischen schwarzer und weißer Magie. So raunend beschreibt das Ottfried Preußler 1997. Ist der Krabat seine Form von Aufarbeitung der NS-Vergangenheit gewesen? Er hat sicherlich traumatisiert. Das ist er. Nein, ja, da würde er donnern. Nein. Wie viele seiner Generation ist mit wahnsinnig traumatischen Problemen aus seiner Jugendzeit in Krieg und Gefangenschaft zurückgekommen. Man packt es nicht an. Also es gibt den Wärter im Hirn, der einfach sagt, und das wissen wir alle, ich bin heil aus einer Situation rausgekommen und ich schaue mir das auch nicht an. Und er hat meine Mutter wiedergefunden oder meine Eltern haben sich wiedergefunden, die sich seit der Tanzstunde kannten und 5 Jahre getrennt waren durch die Gefangenschaft, wovon sie 2,5 Jahre gar nicht wussten, ob er lebt oder wo sie lebt oder ob was passiert ist. Und die beiden haben sich ein Versprechen gegeben, 1949, wir bauen uns ein gutes und ein schönes und ein friedliches gemeinsames Leben auf. Und das ist ihnen gelungen. Sie waren 57 Jahre verheiratet und 66 Jahre ein Liebespaar. Schon eine ganz gute Lebensbilanz. Ottfried Preußler, was würden Sie sagen? Sind Sie Böhme? Sind Sie Deutscher? Sind Sie Tscheche? Na, ich bin auf jeden Fall Deutscher. Ich bin ein Deutscher aus Böhmen. Und ich würde am liebsten sagen, ich sei Deutsch-Böhme. Sie sind am 20. Oktober 1923 geboren. Geboren in Reichenberg in Böhmen. Es gab für Reichenberg, wie für jeden Ort in Böhmen, auch einen tschechischen Ortsnamen. Da hat man nach 1918 größten Wert drauf gelegt und der heißt Liberec. Meine Eltern sind beide Lehrer gewesen. Meine Mutter gehörte zu jenen früh emanzipierten Frauen, die während des Ersten Weltkrieges Fachlehrerin wurde. Mein Vater war, wie man heute sagen würde, Sonderschullehrer. Damals hieß es Hilfsschullehrer. Der Vater hatte eine Privatbibliothek, sich erschrieben, zum großen Teil durch Rezensionen, von einigen 6000 Bänden, von denen ich schon als Bub Gebrauch gemacht habe. Die Bibliothek des Vaters und die Erzählungen der Großmutter Dora wecken Ottfried Preußlers lebenslanges Interesse an traditionellen Sagen und Märchenwelten. Er will Schriftsteller werden, schreibt schon mit 16 Jahren Gedichte. Und Kinder spielen auf allen Wiesen und Masten splittern im Sturmgebraus. Hier jagen Hexen und schlagen Riesen und mittendrin ist der Herrgott zu Haus. Kindheit und Jugend verbringt Preußler in der sudetendeutschen Enklave Reichenberg, die nach dem Ersten Weltkrieg der neu gegründeten Tschechoslowakei zugeschlagen worden ist. Ein Nährboden für die spätere politische Entwicklung, erläutert Ottfried Preußler 1993 im Gespräch mit Martin Blümke im SDR. Es kam dann mit dem Aufkommen des Dritten Reiches natürlich die Anziehungskraft dieser nationalsozialistischen Bewegung. Und so waren wir halt für das Dritte Reich. Und nachdem der Anschluss in Österreich vollzogen worden war, und wir haben dann, nachdem das Münchner Abkommen zustande gekommen war, im Frühherbst 1938 schon alle sehr aufgeatmet. Als dann die Deutschen einmarschierten und das Sudetenland klar getrennt wurde von den tschechischen Gebieten Böhmens. Wir haben uns nicht nur gefreut, wir haben gejubelt, wir waren begeistert, gerade wir jungen Kerle. Wir hatten den Eindruck, da sei ein Kapitel Geschichte korrigiert worden, das aus unserer damaligen Perspektive einfach falsch gelaufen war. Und wir hatten die feste Überzeugung, hier sei Unrecht, ja, zurechtgerückt worden. Konrad Henlein darf sich namens der Sudetendeutschen am 3. Oktober in Eger bei seinem Führer bedanken. So grüßen wir den Führer, so danken wir dem Führer und so gehören wir unserem Führer. Ottfried Preußler ist sogenannter Fähnleinführer der Hitlerjugend. Der 17-jährige Gymnasiast schreibt im Kriegswinter 1940-41 die Erzählung Erntelager Geier. Darin geht es um einen Hitlerjugendführer, der sich mit seinen Schützlingen aus dem deutschen Jungvolk auf den Weg von Reichenberg nach Wernersdorf macht. Im Zug rollen sie zum sommerlichen Arbeitseinsatz. An allen Fenstern standen Jungen im Braunhemd und ließen sich den Fahrtwind um die Köpfe pfeifen. Ihre Tornister oben in den Gepäcknetzen waren zum Platzen voll von den vielen Dingen, die einer mitnehmen muss, wenn er 4 Wochen hindurch Erntearbeit machen will. Erntelager Geier soll als Jugendbuch veröffentlicht werden. Im Frühjahr 1942 legt Ottfried Preußler das Notabitur ab. Als letzter Jahrgang auch noch in der tschechischen Sprache, was uns damals ungeheuer geärgert hat, weil wir gedacht haben, die brauchen wir sicher nicht mehr. An der Ostfront wird Ottfried Preußler Infanterieleutnant. Ich bin 2 Tage nach dem Abitur Soldat geworden. Ich war Fußsoldat, also Infanterist, bin als noch Minderjähriger nach damaligem Recht Offizier geworden und Kompanieführer, wurde also sehr früh, wie meine Jahrgangskameraden alle, sehr früh erwachsen. Im Frühjahr 1944 veröffentlicht der Berliner Verlag Junge Generation Preußlers Jugendbuch Erntelager Geier. Eine herrliche freie Zeit hatte vor ihnen gelegen. Und sie waren ihr mit jeder Drehung der Achsen, mit jedem Stampfen der Kolbenstangen und mit jedem Dampfstoß der Maschine näher gekommen. Bäume waren zurückgeblieben, Brücken, Büsche, Flüsse, Dörfer und Städte. Sie hatten versucht, die Kilometersteine zu zählen, an denen sie vorübersausten, und waren froh und stolz, weil sie wussten, dass irgendwo im Braunschweigischen oder in der Heide Abenteuer auf sie warteten. Die Erzählung gerät in Vergessenheit und ihr Autor in russische Kriegsgefangenschaft. Ich bin dann noch während des Krieges im Spätsommer 44 in Rumänien, und zwar in Bessarabien. Das ist das Gebiet, das heute zum großen Teil von der Moldawischen Republik abgedeckt wird, in Kriegsgefangenschaft geraten und dort 5 Jahre geblieben. Das war eine sehr harte Zeit, die 40% meiner Mitgefangenen nicht überstanden haben, weil einfach Epidemien grassierten, weil wir erschrecklichen Hunger gelitten haben und man schon erstens sehr viel Glück haben musste und zweitens von robuster Konstitution sein musste, um das durchzustehen. Bei mir kam das Glück dann dazu, dass in Jelabuga, einem berühmten, wenn nicht berüchtigten Offizierslager in der Nähe des Urals, eine jüdische Ärztin mich hochgepäppelt hätte wieder. Dann kam er nach Kasan. Und dies ist die Hauptstadt der Tatarischen Republik. Und wir haben also Ziegel hergestellt, haben mit russischen Strafgefangenen oder entlassenen Strafgefangenen zusammengearbeitet. Und bei der Gelegenheit kamen mir dann meine tschechischen Kenntnisse sehr zugute. Ich habe von Tschechisch auf Russisch umgelernt. Das Russisch der Underdogs. Wir haben das Lager Russisch gelernt. 5 Jahre lang bleibt Ottfried Preußler in Kriegsgefangenschaft. 1949 wird er entlassen. 26 Jahre alt ist er damals. Ich hätte auch meine frühen Jahre nicht überleben können ohne einen fast aberwitzigen Optimismus. Ich bin in vielen schlimmen Situationen gewesen. Viele, die sich aufgegeben haben, sind auch wirklich eingegangen. Wobei auch ich persönlich, ich möchte nicht mit meinem Optimismus posieren. Und ich bin ein sehr kritischer Beobachter der Zeitläufe. Nur wie gesagt, das sind also 2 Dinge. Man kann ja dann eben auch aus jeder kritischen Beobachtung den Schluss ziehen, es ist alles für die Katz und es lohnt überhaupt nicht, dann wäre die Konsequenz wirklich der Strick. Am Ende seines Lebensweges ist Ottfried Preußler einer der bedeutendsten Kinder- und Jugendbuchautoren deutscher Sprache. Beim Thienemann Verlag in Stuttgart erscheinen seit Mitte der 50er Jahre seine Bücher. Schon damals schreibt Ottfried Preußler Hörspiele für den Kinderfunk des SDR. Und das alles neben seinem Beruf als Grundschullehrer. Immer wieder übersetzt er Kinderbücher aus dem Russischen und Tschechischen ins Deutsche. Im Gegensatz zu seinem Vater engagiert sich Ottfried Preußler nicht bei den Heimatvertriebenen in der sudetendeutschen Landsmannschaft, erläutert Preußler-Biograf Tilman Spreckelsen. Er hat gerade in den 60er Jahren, als er in die Tschechoslowakei reist, in das alte Reichenberg, in dem er aufgewachsen ist, sucht und das neue Liberec findet. Er hat immer wieder und darauf gepocht, dass er nichts zurückhaben will. Es geht ihm nicht darum, irgendwie das Haus der Familie, was längst anders bewohnt wird, irgendwie zurückzubekommen. Sondern ihm geht es um Verständigung, um Aussöhnung. Und deshalb wird er auch in den 60er Jahren zu einem ganz, ganz wichtigen Förderer von Übersetzungen tschechischer Literatur, slowakischer Literatur nach Westdeutschland. Eröffnung der Deutschen Jugendbuchwoche 1963 in Mainz. Den Kinderbuchpreis erhielt Ottfried Preußler für die wohlgelungene Nachdichtung Kater Mikesch des verstorbenen tschechischen Schriftstellers Josef Lada. Das Buch erzählt die Erlebnisse des sprechenden Katers und seines Freundes Pepik. Schweinchen und Ziegenbock sind mit von der Partie. Die Augsburger Puppenkiste verfilmt Preußlers Kater Mikesch für die ARD. 5 Jahre später produziert der SDR eine 3-teilige ARD-Kinderserie über die Abenteuer des starken Wanja. Eine russische Sage, übersetzt und bearbeitet von Ottfried Preußler. Ich habe mir immer gewünscht, ich möchte einmal das normale Russland erleben. Nicht nur das, was wir auch im Krieg erlebt haben, wo es dann halt gebrannt und geschossen hat. Bin dann auch wieder über meinen Beruf, die Schriftstellerei, in Kontakt gekommen mit russischen Kollegen. Und ich war erstaunt, im Kreise unserer Moskauer Freunde eine gewachsene Kultur vorzufinden, die sich halt hauptsächlich in 4 Wänden manifestiert hat. Während seiner ersten Russlandreise im Herbst 1972 hat Ottfried Preußler ein Tagebuch geführt. Den unveröffentlichten Text aus dem Nachlass hat Tilman Spreckelsen für seine Ottfried-Preußler-Biografie Leben in Geschichten ausgewertet. Und da gibt es einen Abend, wo Preußler einen Schriftsteller trifft aus Lettland. Und dieser Schriftsteller sagt, als er dann hört, dass Preußler im Krieg und in Gefangenschaft war, sagt er, ja, das war ich auch, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Und Preußler sagt, doch, darüber reden wir jetzt gerade oder wir reden gar nicht mehr. Und dann sagt er, es ist ein unglaublich intensiver Abend gewesen, der mit vielen herzlichen Küssen endete zwischen den beiden. Und das hat ihm, glaube ich, sehr gut gefallen, dieser Abend. Ottfried Preußler hat seine Lehren aus dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion und aus 5 Jahren in Kriegsgefangenschaft gezogen. Und er schafft es auch wieder, sich mit Herbert Löwit auszusprechen, seinem jüdischen Sandkastenfreund aus der Jugendzeit in Reichenberg. Da war eine Freundschaft. Und dann kam das Jahr 1938, der sogenannte Anschluss. Dann musste die Familie Löwit fliehen. Dann war lange Zeit eine Funkstille zwischen den beiden. Die haben ihre Leben gelebt, die haben Kinder bekommen. Herbert Löwit hat über einige Umwege, ist er dann in England sesshaft geworden. Und dann kommt es in den 80er Jahren, als Ottfried Preußler sich verstärkt mit der eigenen Biografie beschäftigt, zu einem Briefwechsel dieser beiden. Als Ottfried Preußler am 18. Februar 2013 im Alter von 89 Jahren stirbt, trauert eine alle Generationen umfassende Lesegemeinde. In sämtlichen Hörfunkprogrammen der ARD wird dieser Nachruf von Matthias Morgenroth gesendet. Als Ottfried Preußler anfängt, Geschichten zu erzählen, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, haben viele ihn verlacht. Kann man Kindern heutzutage noch von kleinen Gespenstern, von guten Hexen, Kasperl, Seppel und bärbeißigen Räubern erzählen? Man kann. Ottfried Preußler wollte den Kindern Mut machen, das Leben zu meistern. So wie Kasperl und Seppel den Räuber mit List zur Strecke bringen, so wie Krabat durch die Macht der Liebe den dunklen Zauberkünsten entkommt. Ich kann heute, wenn ich für Kinder schreibe, nicht voraussehen, mit welcher Welt sie mal konfrontiert sein werden. Also hat es wenig Sinn, dass ich ihnen von der Atombombe und von solchen Dingen erzähle. Ich versuche sie instand zu setzen, mit Hilfe ihrer Fantasie und auch ihrem Optimismus, die Situationen, denen sie gegenüberstehen werden, zu meistern. 2 Jahre nach dem Tod von Ottfried Preußler weist der Historiker Peter Becher darauf hin, dass der berühmte Schriftsteller während der NS-Diktatur den Jugendroman Erntelager Geier geschrieben hat. Wie kommt es, dass dieses Frühwerk unbekannt und ungenannt geblieben ist? Hat der Autor später aus Scham darüber geschwiegen? Das 1944 erschienene Buch zeige eine deutliche Begeisterung Preußlers für den Nationalsozialismus, urteilen Peter Becher und der Literaturwissenschaftler Murray G. Hall. Dieses Urteil erreicht damals im Jahr 2015 auch Rektor Florian Burggraf in der Ottfried-Preußler-Schule in Stephanskirchen. Also das war sehr überraschend. Auf einmal klingelt das Telefon, Kultusministerium ist dran. Es gibt da dieses Buch. Ja, was ich darüber denke, wir führen ja den Namen, wurde da konfrontiert damit direkt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss mir jetzt erstmal schlau machen drüber. Und habe von der Frau Preußler-Bitsch dann auch einen Scan des Buches bekommen, um mich dann einzulesen in das Ganze. Das Erntelager Geier, das hat er mit 17 geschrieben. Und ich will da nichts schönreden. Es ist im Duktus der Zeit geschrieben. Es gibt 2, 3 schwierige Stellen in dem Buch, wobei man sagen muss, er hat es 1940 geschrieben. Und 1944 wurde es gedruckt. Wer letztendlich das Lektorat an diesem Buch gemacht hat, das weiß man nicht. Und ich finde es aber schwierig, dass man jemanden ganz schnell dem Faschismus unterzieht. Was man ihm ankreidet, ist, dass er über das Buch nie gesprochen hat oder kaum. Mein Vater hat auch nicht über seine Theaterstücke, die veröffentlicht wurden, oder über seine Lyrik gesprochen. Das war für ihn nicht mehr wichtig. Und er hat sich aber immer, auch schon in der Lagerzeit, mit dem Thema Verführung zur Macht auseinandergesetzt. Also literarisch wahrscheinlich am wichtigsten dann später im Krabat, an dem er wirklich 10 Jahre hart gekämpft und gearbeitet hat. Und naja, ich habe dann das Buch selbst gelesen, habe dann mich auch mit dem Herrn Gansel in Verbindung gesetzt, der gerade da an seiner Veröffentlichung gearbeitet hat und der war sehr aufgeschlossen. Und von dem her war für mich klar, an dem Namen Ottfried Preußler, da bleibt nichts hängen, sondern das ist einfach ein Kind der Zeit, aber alles andere ist als irgendwie Propaganda verbreitend. Die Ottfried-Preußler-Schule in Stephanskirchen trägt weiterhin ihren Namen. Es bleibt offen, weshalb Preußler sich nie öffentlich zu seinem Jugendroman geäußert hat. Der Literaturwissenschaftler und Preußler-Biograf Carsten Gansel ist dagegen, den Roman Erntelager Geier des damals 17-jährigen Autors zu skandalisieren. Ich halte es durchaus für problematisch, wenn man eine Personen aus der Zeit herausnimmt und mit den Maßstäben der Gegenwart misst. Das meint ja nicht, dass man nicht auf bestimmte Texte kritisch aus der Sicht der Gegenwart gucken kann. Das ist gar nicht die Frage. Aber es gehört für mich also zu dem, was man historische Sorgfaltspflicht nennen kann, dann die Kontexte mitzuliefern, ne? In denen eine Person, ein Autor schlichtweg agiert hat. Tilman Spreckelsen meint, man müsse Erntelager Geier mit dem späteren Werk von Ottfried Preußler abgleichen. Mit dem Roman Krabat, aber auch mit seinen frühen Kinderbüchern wie Der kleinen Hexe. Dieser Kontrast zwischen Erntelager Geier und der dort herrschenden Ideologie einerseits und dann der geradezu anarchistischen, selbstdenkenden kleinen Hexe, die aufgefordert wird, sich einzureihen in die Ideologie der älteren Hexen, aber das nicht will, die als Selbstdenkerin sagt, ich will selber entscheiden, was das ist, eine gute Hexe. Da hat Preußler also einen langen Weg zurückgelegt und ich würde Erntelager Geier auch danach beurteilen, was später aus Preußler geworden ist. Verlorene Jahre hat Ottfried Preußler seine Erinnerungen an die Zeit in sowjetischer Kriegsgefangenschaft betitelt. Der Text findet sich im Nachlass des Schriftstellers, stammt aus seinen späten Lebensjahren und ist nie veröffentlicht worden. Ich habe dieses Manuskript mit großem Interesse und großer Anteilnahme gelesen. Man merkt, wie er sich entwickelt. Und wenn man sich dann vor Augen hält, wie er im Lager dann angefangen hat, Theaterstücke zu schreiben, die dann auch aufgeführt wurden. Und in einem dieser Theaterstücke hält er seinen Mitgefangenen den Spiegel vor und sich selber natürlich auch. Da geht es um die Frage von Gefolgschaft. Und das wird, glaube ich, seinem Publikum auch einiges vor Augen geführt haben, woran sie vielleicht auch nicht so gerne denken wollten. Ottfried Preußlers Nachlass und die Akten aus russischen Archiven liefern ein Destillat von 5 Jahren Kriegsgefangenschaft. Immer wieder schreibt Ottfried Preußler Gedichte an seine unerreichbare Verlobte, Annelies Kind, die nach dem Krieg seine Frau wird. Was wirst du jetzt so sagen? Wo wirst du gerade sein? Ich bin in diesen Tagen so viel bei dir daheim. Ich habe in diesen Stunden nur einen Wunsch im Sinn. Ich möchte dir bekunden, dass ich am Leben bin. Ich möchte dir nur sagen, du sollst nicht traurig sein. Es ist kein Grund zu klagen. Ich bin in diesen Tagen so viel bei dir daheim. Also noch nicht einmal 21 in Gefangenschaft gekommen. Und ich habe wirklich meine jungen Jahre bis 26 hinter Stacheldraht verlebt. Kann man sich heute kaum vorstellen. Es ging, weil wir doch insgesamt in einer großen Schicksalsgemeinschaft gelebt haben. Wir haben dann auch bei uns im Lager das allgemeine Du abgeschafft, das mit der Gefangennahme eingetreten ist, und wurden wieder per Sie und man konnte seine wirklichen Freunde duzen. Und die Umgangsformen waren relativ höflich und zivilisiert, man nahm Rücksicht aufeinander. Und das sind Erfahrungen, die man, glaube ich, aus heutiger Sicht schwer nachvollziehen kann. Dieser junge Mann also bekommt es zu tun mit Tod und Sterben. Er gerät in Gefangenschaft, es dauert mehrere Wochen, bis er dann im Offizierslager ankommt, also zunächst in Jelabuga. Das ist ja ein weiter Weg von Bessarabien bis nach Jelabuga. Jelabuga liegt damals in der sogenannten tatarischen SSR, also die Hauptstadt ist Kasan. Tausende Kilometer sind das. Und in dieser Zeit, er hat schon geschrieben, aber keine Texte, die auch nur ansatzweise zeigen, was Krieg bedeutet, sondern es sind Liebesgedichte und es sind Texte, die gewissermaßen ja Erinnerungen, die er dort aufruft, die also ihn wieder ins Gleichgewicht bringen. Ich kann nichts sein, als der ich bin. Ein Mensch von eurem Schlage. So nehmt mich denn als Menschen hin und menschlich, was ich sage. Und stoßt ihr mir auf Widerspruch, ist's weiter nicht gefährlich. Ich glaub, für ein durchtüftelt Buch bin ich mir selbst zu ehrlich. Ich will nichts sein, als der ich bin. Ein Mensch, der menschlich handelt. So nehmt mich denn als solchen hin, doch wisset, dass seit Anbeginn der Mensch sich wachsend wandelt. Im SWF-Nachtstudio hat Ottfried Preußler 1997 erzählt, wie er damals im Lager seine Texte festgehalten hat. Da habe ich meine Gedichte auf ein Sperrholzbrettchen gekritzelt mit einem Bleistiftstummel, den ich mir für ein Stück Brot organisiert hatte. Man musste irgendwas tun, was einfach über dieses sture Sklavendasein. Kann man sich heute kaum vorstellen. Es war eine harte Zeit, aber ich habe unheimlich viel gelernt dort. Ich habe russische Philologie gelernt in dem täglichen Umgang. Ich habe angewandte Psychologie gelernt. Nach dem zweiten Winter bekamen wir eine komplette Volksbücherei, die sie irgendwo in, nehmen wir an, Ostpreußen mitgenommen haben. Und ich habe den ganzen Shakespeare gelesen. Ich habe den ganzen Goethe gelesen, einschließlich des Benvenuto Cellini. Wo wäre ich sonst dazugekommen? Sich in eine andere Situation hineinzuversetzen, zu imaginieren, wie man so schön sagen würde, das ist die Möglichkeit für ihn, jetzt die Schrecknisse gewissermaßen zu neutralisieren. Ich kenne eine Reihe von ehemaligen Kriegsgefangenen, die kultivieren dieses Minus in ihrem Leben. Ja. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich habe es nicht zu tun brauchen, weil ich das Glück hatte, dass mein Mädchen mich erwartet hat, als ich heimkam. Wir waren verlobt und ich hatte meine Heiratspapiere in der Kartentasche, als ich in Gefangenschaft kam. Und meine Leute haben 2 Jahre nicht gewusst, was los ist mit mir. Wir haben dann durch eine Verkettung so unwahrscheinlicher Umstände, ich sage absichtlich nicht Zufälle, dann wieder Verbindung bekommen miteinander, dass ich mich als Schriftsteller nicht getrauen würde, das aufzuschreiben, weil man sagen würde, das hat der Idiot sich da aus den Fingern gesogen. Und das war das Glück. Mein Mädchen war da, wir haben geheiratet. Das Einzige, was wir wirklich vorhatten, war so schnell wie möglich zu heiraten. Am Ende siegt die Liebe. Auch im Krabat von Ottfried Preußler. Sein Lebensbuch, das er 1971 vollendet und veröffentlicht. Darin stellt der Meister der Mühle in Koselbruch Krabats Freundin Kantorka auf eine tödliche Probe. Mit verbundenen Augen muss die Kantorka unter allen Gesellen ihren Geliebten Krabat erkennen. Wenn du mir deinen Burschen zeigen kannst, darfst du ihn mitnehmen. Die Kantorka schritt die Reihe der Burschen ab. Einmal und zweimal. Krabat vermochte sich kaum auf den Beinen zu halten. Sein Leben, das spürte er, war verwirkt, und das Leben der Kantorka. Angst übermannte ihn, Angst, wie er nie zuvor sie gespürt hatte. »Ich bin schuld, dass sie sterben muss«, ging es ihm durch den Kopf. »Ich bin schuld daran.« Da geschah es. Die Kantorka, 3-mal war sie die Reihe der Burschen entlang geschritten, streckte die Hand aus und zeigte auf Krabat. »Der ist es«, sagte sie. »Bist du sicher?« »Ja.« Damit war alles entschieden. Sie knüpfte das Tuch von den Augen, dann trat sie auf Krabat zu. »Du bist frei.« Der Meister taumelte gegen die Wand zurück. Krabat war außerstande, ein Wort zu sagen. Da legte die Kantorka ihm den Arm um die Schulter und hüllte ihn in ihr wollenes Umtuch ein. Warm war es, weich und warm, wie ein Schutzmantel. »Wie hast du mich unter den Mitgesellen herausgefunden?« »Ich habe gespürt, dass du Angst hattest«, sagte sie. »Angst um mich. Daran habe ich dich erkannt.« Er hatte damit einen Abschluss gefunden, er hat damit eine bestimmte Erfahrung mitgeteilt und er hat eine Form gefunden, um von dieser Geschichte, die von Machtmissbrauch ja unter anderem handelt, ja, sie gewissermaßen zu Papier zu bringen. Damit ist 1971 für Ottfried Preußler ein bestimmtes Kapitel beendet. Aber dann, 10 oder fast etwa 15 Jahre später, kommen, so sagt er in einem späten Text, der ist erst viel später veröffentlicht worden, sagt er dann, jetzt plötzlich kommen die Gestalten aus der Vergangenheit, aus dem Krieg, sie melden sich wieder zu Wort. Er hat sie nicht hergerufen, sagt er, ich weiß nicht, wie es kommt. Und nun macht er Folgendes, er setzt sich an einen ersten Text und dieser erste Text ist ja, heute würde man sagen, autofiktional, also das ist ein Text, in dem er eine Figur erfindet, Tränkler, Oberleutnant. Es ist kein episches Ganzes mit einem Anfang und einem Ende, sondern es sind verschiedene Episoden, die dort erzählt werden, aber die durchaus einen Einblick in das geben, was Krieg bedeutet. Ich denke, das war so das eigene Bedürfnis natürlich auch, dass sich mein Vater literarisch diesen Erlebnissen stellen wollte und gestellt hat und hat zunächst den Bessarabischen Sommer geschrieben. Das beschreibt den Sommer 44, wo er als junger Leutnant eine Kompanie führen musste. Und das war dieses Bessarabische Desaster. Also da sind die einfach brutal in Rumänien verheizt worden. Die Front wird gehalten, auch wenn sie sowieso untergeht, so muss man sagen. Und das beschreibt dann, wie er dann in russische Kriegsgefangenschaft gerät und ja, 5000 Kilometer am Ende der Welt irgendwo auf 45 Kilo abgemagert. Da hat er noch als Figur den jungen Tränkler. Sie ziehen mit Überzeugung in den Krieg und merken, was jetzt da eigentlich passiert. Und das beschreibt er im Bessarabischen Sommer in so einzelnen Staffeln, in einzelnen Episoden. Und die nächste Fassung sind dann die verlorenen Jahre, Fragezeichen, 10 Semester hinter sowjetischen Stacheldraht. Das ist Anschluss an den Bessarabischen Sommer und da schreibt er in Ich-Form. Solche Manuskriptberge. Also da, glaube ich, ist es so, dass ihm zum einen die Kraft irgendwann mal auch gefehlt hat und dann war es nicht mehr notwendig. Er hat es sich von der Seele geschrieben. Ich glaube, damit kann man es am besten bezeichnen. Und wie es darum ging, dass wir die Sachen auch nach Berlin geben, in den Nachlass, die verlorenen Jahre und der Bessarabische Sommer war als einziges eigentlich komplett verpackt in einer Kiste. Das war auch so abgeschlossen. Er brauchte es nicht mehr veröffentlichen. Es war nicht mehr notwendig. Der kleine Wassermann kuschelte sich unter die Decke und dachte an alles, was er bis heute erlebt hatte. Sehr schön war das alles gewesen. So schön, dass ich gut und gern einen Winter lang davon träumen ließ. Gute Nacht, kleiner Wassermann, hörte er jemanden sagen. Die Stimme schien weit aus der Ferne zu kommen. Es war eine gute Stimme, er kannte sie. Gute Nacht, kleiner Wassermann, sagte die Stimme noch einmal. Da wusste er, das ist die Stimme der Mutter gewesen. Er freute sich, dass er die Mutter noch einmal gehört hatte, ehe er vollends hinüberschlief in den traumhellen Wassermannswinter. In der Ottfried-Preußler-Schule in Stephanskirchen erinnert noch vieles an den Rektor und Schriftsteller, der hier Kinder unterrichtet und Ideen für seine Geschichten gefunden und getestet hat. Rings um den Schulhof fliegen die Raben. Wie im Krabat, lacht Susanne Preußler-Bitsch. Also wenn ich mich hier so umschaue, da liegt der Mühlstein, den meine Mutter meinem Vater 1970 von irgendwoher organisiert hat, wer am Krabat gearbeitet hat. Und der hat jetzt hier einen schönen neuen Platz gefunden in der Schule. An allen Ecken springt einem eigentlich der kleine Wassermann oder der Räuber Hotzenplotz entgegen. Das finde ich sehr schön, finde ich sehr lebendig und gefällt mir sehr gut. Hotzenplotz, Krabat und der Zauber der Versöhnung. Erinnerungen an Ottfried Preußler. Ein Feature von Eberhard Reuß. Es sprachen Camille Dombrowski und Felix Strobel. Ton und Technik Thomas Rau und Anke Schlipf. Regie Felicitas Ott. Redaktion Anja Brockert. Produktion Südwestrundfunk 2023.